Normal fährt da keiner durch, weil die Leute, die wenigen, die hier samstags parken, also der Parkplatz zum Beispiel wird überhaupt nicht angefahren am Samstag, weil wir den Leuten das vorher gesagt haben, dass sie woanders parken mögen. Der Parkplatz von Grüter und Schimpf wird auch nicht angefahren. So, Auto wird auch nicht angefahren. Das heißt, es gibt also im Grunde genommen nur noch ganz wenige Bereiche, wo einer tatsächlich hin muss. So, das Einzige wäre, wir müssen durchsetzen, dass am Westentor keine Fremden reinfahren. Da habe ich noch nicht so die richtige Idee. Wenn wir das schaffen, dann ist hier eine göttliche Ruhe auf der Straße. Dann können die Leute sich auch in Ruhe bewegen. Ich habe hier ein bisschen Geld dafür übrig, weil es gibt zum Beispiel so Studenten, die kann man für 2 Stunden einstellen, einen, für 2 Stunden den nächsten, für 2 Stunden den dritten, damit es auch nicht langweilig wird. Und dann irgendwie für, was Studentenpreise sind. Ja? Wenn ich jetzt sage, da oben, wo du Saale sagst, ja, da soll eine Absperrung gemacht. Die steht ja da. Gibt ja der Absperrung. Sehe ich zu, dass ich dann 2 Mädels von mir kriege? Da wird Mahlkreide hingelegt. Nein, da wird Mahlkreide hingelegt und die Kinder können dann die Straße bemalen. Und die bleiben dann in dem Augenblick da oben am Tisch. Wir passen dann quasi auf die Kinder auf und machen so eine Art Malwettbewerb mit den Kindern. Ja. Wir machen Malwettbewerb mit den Kindern auf der Straße und passen gleichzeitig auf, dass keiner durchkommt. Und der dann so ein Kind überfährt, der wird symbolisch erstmal erschossen. Der kommt nicht dazu, weil wir den Tisch dann auch noch quer auf die Straße nicht erleben. Der muss da machen die Leute amtlich. Ja. So ein Tisch, ja, mal schnell von der Straße. Ja, nee, gut, wenn ihr das machen würdet, wäre sensationell. Das kriegen wir so gerade eben hier. Wir können ja auch unser Feuerwehrauto da hinstellen. Ja, das Problem ist, du musst Platz für einen Rettungswagen lassen. Das ist das Einzige. Das Auto ist so groß. Achso, okay. So, habt ihr noch jetzt, wir haben das ja jetzt alles gemeinsam sozusagen ergangen. Ja, ist ja gut. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, vielleicht da an der einen oder anderen Stelle noch etwas zu modifizieren. Ich würde die Freunde des Alevitischen Kulturzentrums bitten, möglichst wenig Rauchentwicklung zu machen. Machen wir nicht. Weil beim vorletzten Mal sind die alle mit schwarzen Gesichtern abends nach Hause gegangen, ne? Weil ihr da irgendwas gegrillt habt. Kein offener Feuer. Kein offenes Feuer, okay. Ja, habt ihr noch Fragen? Jetzt oder Ideen? Aber Ideen, die man auch noch machen kann. Also jetzt, wir wollen es nicht übertreiben. Ja, eine Frage wäre natürlich, ich denke, es ging um Kuchen oder so. Kann man da auch was machen? Ja. Der also wenn es jetzt keine, bedeutungsschweren Anregungen und Hinweise mehr gibt, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass am Donnerstag hier ein Nachschlag stattfindet zum Sommerspaß. Die berühmte Band Members Only wird hier spielen. Das hat einen Grund, weil wir ja noch ein Kunstwerk, was an dem Giebel hängt, das kann man jetzt von dieser Stelle aus nicht sehen, noch nicht eingeweiht ist. Das wollen wir am Donnerstag tun. Und auf dem Dach dieser Bühne hängt ein riesiger Strahler drauf. Und das Kunstwerk wird schon seit einer Woche illuminiert. Und das wollen wir am Donnerstag nochmal in einigen netten, gesetzten Worten kundtun, dass das ein Kunstwerk von Heinz Feusner ist und so weiter und so weiter. Der Heinz Feusner spielt in der Band den Bassisten. So. Der spielt als Bassist. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt, dann wünsche ich euch allen einen guten Nachhauseweg. Ich danke, dass ihr gekommen seid. Ja, das müssen wir jetzt mal mit Siegbert und Kaspar. So, ihr könnt gehen, wenn ihr nicht wollt. Dann